Gespräch 2. Yüksel, ich muss dich unbedingt heute Abend sehen. Es gibt Probleme. Warte mal, ich muss bis 6 arbeiten. Dann kann ich um 6:30 wieder hier sein. Geht es nicht schon um 6:15? Es ist sehr dringend. Tut mir leid, das geht wirklich nicht. Also gut, dann eben 6:30.